Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen. Ein 130er Beat? Na, hoffentlich wird das kein Techno. Nur eins, was lang gegärt, wird endlich Wut.